Dokumentation. Einem ganzen Ansatz folgen. Der Geist des Menschen verleiht diesem seine Stärke. Setzt er eine solche auf die immer zu gleichartige Weise ein, werden ihm zusätzliche Kräfte erwachsen. Sein Stil ersteht derweil. Einem Phönix aus der Asche gleich wird dieser aus dem Nichts auftauchen und wahr werden können. Was aber soll ein ganzer Ansatz sein? Ein solcher berücksichtigt das Gesamte und setzt das alles, was es gibt, in einen Bezug. Es ist also ein Indifferentieux-Ansatz, da er nicht zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit bzw. zwischen positiv, neutral und negativ geartet unterscheidet. Lediglich etwas Beliebiges wird so zu einer Auflösung bewegt. Derweil soll das Verkehrte berichtigt werden. Ist das alles nun aber indifferent, so könnte es nicht anders verstanden werden, als dass es ein Ganzes im Gesamten ist. Diese Einheit bestehe als Soheit, als Mensch in Erkenntnis. Um das bewerkstelligen zu können, bedarf es einer Kenntnis der äußersten Gegebenheiten. Was gerade noch erreichbar ist, soll die aktuell gültige Grenze für den Menschen sein, welche er zu vervollständigen hat in seiner Muschel. Um das Ziel zu erreichen, gelte es, den unverkürzten Weg ganz zu beschreiten. Jene scheinbar damit verbundene Qual wird eigentlich keine sein, da es die Möglichkeit zu einem stärkenden Wachstum beinhaltet. Da wird ein Gedeihen der menschlichen Eigenschaft gut möglich sein. Man setze sich einen Rahmen und nehme diesen an. Man zeige fortwährend seine Grenze auf. Der eigene Rahmen soll diese verkörpern. So wird er erkannt. Jede Position beinhaltet eine Haltung für den Menschen und jede Haltung erwirkt einen gültigen Rahmen für die äußerlichsten Impulse, Kräfte und Momente am Menschen. Der Geist als virtuelle Größe soll derweil die von der Zeitfolge abhängige Summe an Posituren und Formen dieses Menschendaseins beinhalten. Er ist also von anderer Dimension. Er ist als das Integral unseres gegangenen Weges zu erfassen und beinhaltet jeglichen Schritt, egal wie oft ein solcher wiederholt wird. Somit verkörpert der Geist auf einer gewissen Ebene die durch unsere Leistung erwirkte Summe an Energieabgaben durch uns selbst. Alleine nur so kann dieser als das gestaltende Ganze von uns Menschen gesehen und erkannt werden. Was dem Geist aber dieses Potenzial verleiht, das wohnt uns Menschen inne und wird geläufig als die Seele des Menschen erkannt. Da das Bewusstsein des Menschen eine geistige Größe ist, bedürfen wir mancher Sondierung der Geschehnisse, um zu einer wahren Erkenntnis über uns selbst zu gelangen. Spontan werden Erinnerungen einfacher Art bis hin zu Erinnerungen an eigene Befähigungen des Menschen freigesetzt. Dazu müssen wir alleine nur die betreffenden Spannungsfelder aktivieren. Ein leistungsfähiger Mensch hat es damit weitaus weniger schwer, als ein in seiner Lage wenig mobiler Mensch. Bezogen auf die geistigen Impulse eines Menschen soll nun gerade die Energie mit der Information gleichzusetzen sein. Genauso wenig wie es möglich ist, mit einer Energieart alleine auszukommen, soll es auch unmöglich sein, durch permanente Reproduktion ein und derselben Art einer Information etwas bei sich zu bewegen. Ein Wandel wird durch einen Wechsel verursacht. Das gilt im Grunde ebenso für die Ursache der Wandlung, die Bewegung, also in einer eigenen Frequenz, wie auch deren Integrale, die Information und die Energie. Ist das alles auch statisch zu verstehen? So sorgt doch die Potentialdifferenz zwischen den Energien und die Änderung oder Abweichung des Impulses, welche durch andere Arten der Information bedingt sein können, zu einer Bewegung des Menschen, einer Wandlung in sich selbst. Können auch alleine nur die äußerlichen Bewegungen gesehen werden, so sind es doch die innerlichen, also die Frequenzen, welche uns sympathisch machen können und wegen denen wir zu einem Bezug mit anderen Menschen fähig sind. Als Nachweis dieser Fertigkeit des Menschen, sich innerlich zu regen, stelle ich hier nun noch die folgende Aufgabe. Prüfen Sie es bitte selbst, ob es Sinn macht, diese zu meistern durch eine Probe davon. Nehmen Sie eine Position ein, welche Ihnen sinnvoll erscheint, tragen Sie Ihren Ausdruck klar vernehmbar an sich, führen Sie eine Geste durch und halten Sie das Gesamte davon 12 Minuten lang aufrecht. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn das Aufrechterhalten dieses Moments Sie überfordern wird. Brechen Sie diese Übung bitte rechtzeitig ab. Eine solche Übung ist wahrscheinlich das Äußerste, was man sich selbst abverlangen kann. Da es mit einer Einbildung des eigenen Ausdrucks einhergeht, wird es zu erkennen sein, dass es leichter möglich ist, einen frequenten Wandel der Dinge anzunehmen und diesen auch einzugehen. Kümmern wir uns doch einfach einmal um einen solchen Wechsel der Posituren. Nehmen wir diesen Gang der Dinge an und setzen uns dementsprechend mit neuartigen Sichtweisen auseinander. Vieles daran wird das Strickmuster der Gewohnheiten durchbrechen können. Manche Last wird so von uns abfallen können.